Heute mit Sven Feeth aus dem Omen. We'll be right back.

22 Uhr und genau jetzt eine Minute. Hier ist H3 mit dem Radioservice. Nach wie vor liegen uns keine Meldungen vor. Then begins a journey in my head to work my mind. But then begins a journey in my head. H3 Club Night mit Sven Fehitsch. Ich sag nochmal Dankeschön, ihr wart alle ober geil auf der Love Parade, especially im Love Park. Und heute Nacht gibt's auch noch eine kleine Überraschung. Bye. I'm a doctor. Excess spielt heute DJ Tom und die Apacheras live. Im Omen spielt der DJ Frank. Und die Überraschung ist um 12:30 vom Omen. Kommt mal dahin. 2 nach halb 12. Night mit Sven Feit. 7:07 ist gleich Schluss. Also wir sehen uns dann vorm Omen. Ja, ciao. Ich muss nochmal sagen, ihr wart einfach geil auf der Love Parade. Yeah, yeah, yeah.